Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Ja, ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwas zu 3,8. Nee, Moment nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labertin mit dem Zeilenende und mir, dem Aushilfsjedi. Willkommen! Hallo, Zeilenende! Hallo, lieber Aushilfsjedi, hast du unsere Computerfolge gut verwunden? Ja. Ich habe runtergefahren und dann wieder hochgefahren und jetzt läuft wieder alles. Ja, wir haben ein paar zusätzliche RAM-Riegel reingesteckt und jetzt läuft das hier bestimmt auch ein bisschen mit mehr Zwischenspeicher. Ja, klassische Computerfrage, have you tried turn it off and on again? David, bei uns im Unternehmen kann man bei der IT-Tickets einreichen und da gibt es ein Feld, das man anhaken muss, wo dran steht, ob wir schon versucht haben, neu zu starten. Ich finde das sehr amüsant. Ah, herrlich. Ich glaube, über den Witz kommen wir nicht drüber. Wir können die Folge an dieser Stelle beenden. Nee, es begab sich, dass Instagram und Facebook, oh Gott, Meta, irgendwann mal blaue Haken eingeführt hat. Das sind zwei der drei Reiter der Apokalypse. Mach weiter. Und die anderen Unternehmen haben das auch. Ich weiß allerdings nicht, ob die anderen das andere Unternehmen nicht sogar davor dran war und Meta das übernommen hat oder ob das Twitter damals übernommen hat von Meta. Ich habe keine Ahnung, wer mit dem Käse angefangen hat. Auf jeden Fall der blaue Haken. Twitter hat das so ja Zeichen ausdifferenziert sogar. Es gab graue Haken für Regierungsorganisationen, glaube ich. Es gab gelbe Haken und es gab Haken in allen Farben des Regenbogens. Gab es denn auch braune Haken? Ja, Alice Weidel hatte einen. Naja, auf alle Fälle, diese Haken konnte man dann irgendwann auch bei Meta kaufen. Mhm. Und daraufhin ging die Welle los, dass man sich beklagt hat darüber, dass manche Menschen für diesen blauen Haken ja Blut, Schweiß und Tränen vergossen haben. Und ganz hart dafür gearbeitet haben, um diesen blauen Haken zu bekommen. Und jetzt kann quasi jeder einen blauen Haken bekommen. Winston Churchill hatte einen blauen Haken auf Facebook? Nee, der hatte noch Mühsal dabei. Ah. Das ist immer das, was man vergisst. Blood, Sweat, Toil and Tears. Toil, also Mühsal. Ja, aber er hat ja trotzdem Blut, Schweiß, Tränen und Champagner investiert. Ja, Champagner ist aber wieder was ganz anderes. Das ist ja dann die komplett ganz andere Fraktion. Ja, aber Champagner hat er auch investiert. Auf alle Fälle. Ging da dieser Aufschrei durch die Gazetten und wir haben ja alle nichts getan und können jetzt alle einen blauen Haken haben. Wir reden jetzt mal nicht von der Geschichte auf X, das ist nochmal eine ganz andere Welt, was mit den blauen Haken da passiert. Aber ja, tatsächlich kann man den sich ja kaufen. Ja. Und sich damit quasi prominent machen. Nein. Aber mach naja, weiter. Scheinbar ist man damit prominent. Okay. Es gibt auch Menschen, die haben Castingshows gewonnen. Ja. Musikalische Castingshows und beklagen sich auch darüber, dass es in der Zwischenzeit einfach zu viele Prominente gibt. Ja. Man muss dazu sagen, wenn man Andy Warhol verstanden hat, müsste man ja eigentlich sagen, naja, jeder hat nur 15 Minuten. Ja, das Problem ist halt, dass Andy Warhol irgendwann mal auf Marshall McLuhan getroffen ist und seitdem ist die Welt eh total am Arsch. Magst du das ausführen? Wer ist Marshall McLuhan und warum ist die Welt deswegen am Arsch? Naja, weil Marshall McLuhan ist Medienwissenschaftler und hat gesagt, the medium is the message. Das heißt, du brauchst keine Botschaften mehr. Du musst nur noch in einem Medium stattfinden. Und damit ist das mit den 15 Minuten rum seit dem Internet sowieso sehr einfach geworden. Da kann wirklich jetzt jeder haben für nichts. Der hat damals schon TikTok vorhergesehen. Quasi. Und er hat damals nur übers Fernsehen geschrieben. Das muss man sich mal überlegen. Dass er das Fernsehen gesehen hat und TikTok vorhergesehen hat. Das ist fast schon erschreckend. Aber Marshall McLuhan sollte ja heute nicht unser Thema sein, oder? Genau. Jetzt geht's natürlich darum, jeder Mensch ist jetzt in der Zwischenzeit prominent. Also sollte ja eigentlich auch der Akinator... Oh Gott, der Akinator. Jeden Menschen kennen. Also auch dich und mich. Das sollten wir annehmen. Und deswegen würde ich sagen, für jeden, der den Akinator nicht kennt. Ja. Der Akinator ist ein ganz einfaches Spielchen, das auf der Basis basiert, das stellt dir Fragen und du musst die mit Ja und Nein beantworten. Ja. Und dann sollte der Akinator darauf kommen, wer du bist. Und jetzt lass uns doch mal testen, ob der Akinator dich und mich wiedererkennt. Ja. Und wir starten mit Fragen, die du beantworten musst. Und du denkst jetzt einfach mal an mich. Denke ich an den Aushilfsjedi in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Jetzt ist nur die Frage, wir müssen jetzt natürlich klären, der Akinator wird irgendwann sagen, einer deiner Bekannten. Jetzt bin ich ja nicht irgendwie einer deiner Bekannten. Bist du nicht? Na, ich bin ein Podcast-Co-Moderator. Ja, aber du bist ja auch mein Bekannter. Wir haben Bier zusammen getrunken. Ja gut, aber irgendein Bekannter, dann könnte der Akinator auch sagen, irgendeine flüchtige Bekanntschaft auf der Straße. Ja, okay. Also ich kenne dich nicht. Und wenn ich jetzt beispielsweise Rezo auf der Straße begegnet bin, eine flüchtige Bekanntschaft auf der Straße, mich der Akinator fragt, hast du schon mal mit deiner Person gesprochen? Und ich sage, ja klar, ich habe dem guten Morgen gesagt oder guten Abend gesagt. Dann, Also wir müssen nur darüber uns im Klaren sein, dass es natürlich nicht dein bester Freund als Antwort sein kann, weil... Du bist nicht mein bester Freund. Eben, du auch nicht meiner. Du bist mein Podcast-Co-Host. Wir sind befreundet, aber wir sind nicht beste Freunde. Eben. Sonst würde dieser Podcast nämlich Beste Freundinnen heißen. Und so heißt er nun mal nicht. Quasi. Voll das geniale Konzept. Wir sollten mit unseren jeweiligen besten Freunden Podcasts machen, die dann Beste Freundinnen und Beste Freundinnen 2 heißen oder sowas. Gut, also. Wir wählen die Spielthematik und das ist eine Figur in Abgrenzung zu Tieren. Ja. Gut, und die erste Frage. Ja. Also du beantwortest jetzt Fragen über mich. Ja. Die Antwortmöglichkeiten nur zur Klarstellung sind ja, nein, ich weiß nicht, wahrscheinlich und wahrscheinlich nicht. Ja. Gut. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Gut. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Das ist schon die zweite Frage. Da sieht man mal, wie der Akinator zuletzt benutzt wurde. Nein. Okay, ich sehe mich jetzt auch nicht. Ist deine Figur real? Nein. Was? Du bist fiktiv. Ich bin wohl real. Okay. Wenn du real sein möchtest, dann bist du real. Nein, ich existiere. Ich bin aus Fleisch und Blut. Ich bin jetzt keine fiktive Figur, die... Du bist genauso real wie Indiana Jones. Ich bin so real wie Harrison Ford. Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Manchmal. Manchmal ist keine Kategorie. Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Ist deine Figur berühmt? Womit wir schon bei dem Thema Prominenz wieder sind. Naja, wie viele Follower hast du auf Facebook? Mit meinem Aushilfsjedi-Profil über 5000. Dann bist du prominent. Berühmt. Berühmt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist deine Figur älter als 30 Jahre? Ja. Man sieht's leider. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Hier steht ja. Sport, nicht Sportunfälle. Ja, hat er. Also zumindest so häufig, wie er mir irgendwelche Sachen über Fußball im Allgemeinen und 1860 im Besonderen erklärt. Und natürlich mit Fahrradunfällen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, im Sinne der Frage, nein, ich bin kein Sportstar wahrscheinlich. Ja, aber dann muss der Akinator seine Fragen präziser stellen. Das muss er lernen. Du möchtest Nein haben. Wir können auch wahrscheinlich sagen, wegen mir. Wir können auch Ja sagen. Ich finde, wir müssen Ja sagen an dieser Stelle. Du bist Fußballfan. Gut. Hat deine Figur bei Bayern München gespielt? Du merkst schon, woraufhin der Akinator jetzt geht. Ja, das ist ja, das ist ja nicht mein Problem, sondern seins. Nein. Ja, ja. Also bei Bayern München kann ich schon mal sagen, habe ich nicht gespielt. Ich wollte gerade sagen, soweit ich weiß, nicht. Ja, ich muss dir ja Bayern München noch erklären, wahrscheinlich. Ich weiß, was Bayern München ist. Ich interessiere mich für Steuerhinterziehung. Ist deine Figur dank der Fußballwelt berühmt? Nein. Nein. Also das ist halt... Jetzt die nächste Frage, und die ist sehr aktuell. Trägt deine Figur einen Helm? Nein. Okay, ich bin nämlich nicht Bob der Baumeister. Hat deine Figur etwas mit Bällen zu tun? Mir würden so viele Antworten zu dem Thema einfallen. Nein. Schön. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja, also behauptet sie zumindest. Redest du manchmal mit deiner Figur? Da sollte ich ja jetzt Nein sagen, richtig? Nein, du darfst natürlich logischerweise Ja sagen, aber es ist natürlich schwierig, weil, also ja, wir reden ja miteinander. Wir tun es gerade in diesem Moment. Genau, das Problem an der Stelle ist, wahrscheinlich geht der Akinator dann natürlich darauf raus, dass es entweder ein Arbeitskollege ist, dein Kollege ist, dein bester Freund ist, dein irgendeine Bekanntschaft, dein Barmann oder sonst irgendwas. Ja, du bist irgendwie aus meinem Lauftreff wahrscheinlich, weil du ja nichts mit Bällen zu tun hast. Aber trotzdem, wir reden gerade miteinander. Wir können es nicht verleugnen. Ich meine, also wir haben es auf Band, dass ich lügen würde, wenn ich jetzt Nein sage. Okay. Also, ist deine Figur ein Trainer? Nein. Also, nicht, dass ich wüsste. Nee, bin ich nicht. Auch pokémäßig bin ich kein Trainer. Das wäre noch meine Frage gewesen. Jetzt kommt natürlich die große Frage. Stammt deine Figur aus deiner Familie? Nein. Gott, das wäre ja furchtbar. Also nichts gegen dich, aber es wäre furchtbar. So, an dieser Stelle müssen wir natürlich sagen, es gibt auch Flying Horse und Rockstar und alles drum und dran. Aber die Frage hier lautet, trinkt deine Figur gerne Red Bull? Ich habe dich noch nie Red Bull trinken sehen, also nein. Okay. Jetzt wird's völlig random. Da kennst du dich jetzt wirklich besser aus. Okay. Hat deine Figur etwas mit Harry Styles zu tun? Du siehst ähnlich gut aus. Naja, aber habe ich mit ihm zu tun? Ja, hast du etwas mit Harry Styles zu tun? Ist jetzt ein weites Feld, aber... Boah, nee, also vom guten Aussehen abgesehen, nee. Gut. Jetzt an dieser Stelle müssen wir aufpassen, unterrichtet deine Figur. Nicht klugscheißen und dozieren ist hier gefragt. Ja, ich weiß. Soweit ich weiß, tust du das seit einiger Zeit nicht mehr, richtig? Also genau, nein. Ich unterrichte nicht mehr. Also ich unterrichte mich selbst immer wieder mal, aber... Ja. Jetzt wird's noch randomer. Jetzt wüsste ich nicht mal mehr, wer das ist. Hat deine Figur etwas mit der Moved Church zu tun? Ich habe auch keine Ahnung, was die Moved Church ist. Wie schreibt man das? Moved Church. Also Move wie Move, also M-O-V-E. Ja. Und die Church wie die Church halt. Okay, das ist tatsächlich eine Kirche in Wiesbaden und das scheint mir irgendwie, sieht so ein bisschen evangelikal und pfingstlerisch aus. Aber nee, ich gehe mal nicht davon aus, dass du damit was zu tun hast. Okay. Wir müssen dazu sagen, wir podcasten und sehen uns dabei, allerdings nicht im Fernsehen. Die Frage lautet hier allerdings, kann man deine Figur im Fernsehen sehen? Nein. Gut. Dann, hat deine Figur Kinder? Wenn du mir nichts verschwiegen hast, nein. Kannst du wahrscheinlich nicht ankreuzen? So, jetzt wird's natürlich völliger Offenbarungseid. Bist du verliebt in deine Figur? Was meinst du, warum ich meinen Freund vorhin rausgeschmissen habe, bevor wir die Folge aufgenommen haben? Nein. Gut. Ist deine Figur weltweit bekannt? Wann hast du das letzte Mal in die Spotify-Länderstatistik geschaut? Also ich glaube, wir verlassen diesen Content nicht mit dieser mit diesem Podcast. Ja, wir verlassen unseren Content sehr selten. Das hat ist der Witz an Content. Aber ich glaube nicht, dass wir weltweit bekannt sind. Sag mal. Kontinent. Ja, sag mal nein. Nein. Also sorry, aber Österreich ist jetzt nicht Welt. Jetzt wird's ultra random, weil die Frage ergibt sich aus der aus einer der vorhergegangenen Fragen eigentlich schon. Okay. Ist deine Figur über 20? Der hat kein gutes Langzeitgedächtnis, oder? Ja. Nein. Also ja, natürlich bin ich über 20. Ja, ach so. Ist deine Figur über 20? Ja, logisch. Jetzt müssen wir wieder klären, das ist ein Hobbyprojekt. Arbeitest du mit deiner Figur? Nö. Okay. Ist ja Spaß und Arbeit macht keinen Spaß. Genau. Ich denke an einen deiner Bekannten. Nein. Nein. Gut, wir können fortfahren. Wohin? Naja, mit den nächsten Fragen. Ja, hat deine Figur etwas mit Kunst zu tun? Ja. Okay. Ist deine Figur durch die Musik bekannt geworden? Oh Gott, nein. Manchmal fragt der Akinator auch, ob jemand selber Songs schon geschrieben hat. Ja. Und dann geht er natürlich sofort auf die Musikschiene. Mhm. Das ist ganz schlimm. Ist deine Figur durch das Internet bekannt geworden? Ja. Gut. Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Ja. Spätestens seit der Spieltheorie-Folge. Ja, können wir das mal nochmal machen, eine Folge nur über die Spieltheorie. Ach du Scheiße. Ja, warum nicht? Hat deine Figur etwas mit Hamburg zu tun? Wahrscheinlich nicht. Gut, damit ist jetzt quasi diese ganze Game One oder so heißen die? Rocket Beans? Rocket Beans, genau, Rocket Beans. Die Rocket Beans sitzen in Hamburg, ne? Ja. Genau. Ist deine Figur dick? Wir hatten doch schon mal irgendwelche Fragen zu Bällen, oder? Ja, gut. Spielt deine Figur Counter-Strike? Lieber Aushilfs-Hedi, also wir haben schon über viele Computerspiele gespielt, aber über Counter-Strike haben wir noch nie so wirklich gesprochen, oder? Wie hältst du es mit Counter-Strike? Ich hab das dir, glaube ich, mal erzählt, dass ich da tatsächlich nur die... Was war das, Beta oder sowas? Also bis das Ding mal zu einem vollwertigen Spiel wurde, habe ich es gespielt und danach irgendwie nicht mehr. Ich besitze zwar auf meinem Steam-Account logischerweise jetzt auch Counter-Strike 2, aber ich habe es noch nicht einmal gestartet. Dann können wir da, glaube ich, guten Gewissens Nein sagen, oder? Genau. Jetzt wird's richtig random, weil trägt deine Figur meist eine Brille? Nee. Ich trage gar keine Brille. Eben. Außer eine Sonnenbrille, aber. Und die trägt er manchmal sogar nachts. Jetzt kommt eine Frage, die wird wahrscheinlich in Zukunft irgendwann mal anders zu beantworten sein, aber jetzt streamt deine Figur auf Twitch Games? Nein. Spielt deine Figur League of Legends? Lol. Wahrscheinlich nicht. Jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie er auf die Frage kommt. Also bisher ging es jetzt um Videospiele. Jetzt geht er in die nächste Runde. Ich glaube, er hat aufgegeben, zu versuchen herauszufinden, was für eine Art Streamer oder hier E-Sportler oder so du bist. Ist deine Figur ein Moslem? Hm. Kann ich deinen Penis mal sehen? Wir hatten... Also das ist jetzt schon die zweite religiöse Frage. Die zweite? Ja, diese Church-Dings, ja. Nee, ist er nicht. So, da bin ich mir doch recht sicher. Gut, eine Frage, die in der Vergangenheit mit Ja beantwortet hätte werden können, aber macht deine Figur YouTube-Videos? Nein. Genau. Und wieder wird's random, ich verstehe nicht, wohin er will. Besitzt deine Figur einen Porsche? Hallo Christian, nein. Trägt deine Figur ein schwarzes Kostüm? Ich bin nicht Batman. Also, wenn ich das richtig sehe, ja, oder? Nein, das ist ja kein Kostüm. Ja, stimmt. Es ist kein kleines Schwarzes. Du würdest im kleinen Schwarzen aber gut aussehen. Nein. Also nein. Okay. Trägt deine Figur oft eine Capy oder Mütze? Also wahrscheinlich meinen sie Kappe. Wahrscheinlich. Eine Cap oder eine Mütze? Du trägst schon relativ häufig Cap und Mütze. Also ja. Ja, ne? Ja. Trägt deine Figur oft Caps? Ja. Jetzt will er mich, glaube ich, mit Axel Schulz abklopfen. Ist deine Figur Profiboxer? Wegen Fackelmann-Mütze, weißt du? Ja, aber du bist kein Profiboxer, glaube ich. Gut, ist deine Figur im Musikbereich tätig? Nicht mehr. Jetzt kommen dann die ganzen, also nein. Jetzt kommen dann die ganzen Rapper. Macht deine Figur Live-Videos? Nein. Gut. Ist deine Figur YouTuber? Nein. Raucht deine Figur oft Shisha? Nein. Trägt deine Figur einen Vollbart? Ja, ich denke, das kann man einen Vollbart nennen, oder? Ja, also ich trage kein Olibar, aber ansonsten viel Bart. Jetzt rechnet er? Nee. Hat deine Figur eine Brille? Nein. Das hatten wir zwar schon, aber es ist in Ordnung. Nein. Haben und tragen sind zwei Paar Schuhe. Ach. Jetzt sind wir aber sehr haarspalterisch. Dafür ihn müssen wir ja mal. Spricht deine Figur mit dir? Ja. Oder wollen kennst wir jetzt mal Figur? Nein, ja. Kennst du deine Figur persönlich? Es ist schon wild, dass er aber ja. Also wahrscheinlich kommt jetzt da, er fragt nicht, ob ich Trainer bin. Vorhin, ja? Ja. Oder fragt dich, ob ich Trainer bin und wir sagen nein. Jetzt sagt er dein Trainer, Sporttrainer. Interessant. Ich glaube, der Akinator hat Probleme mit dir. Ja, gut, nein. Fortfahren, ja. Ist deine Figur älter als 36? Ja. Bitte nicht sterben. Trägt deine Figur einen dichten Bart? Kannst du mal ein bisschen näher an die Kamera vielleicht ran? Ja, also der ist schon prächtig dicht. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Obacht, sag nichts Falsches. Sie sind grau, sie sind noch nicht weiß. Und es sind vor allem, ja, es sind höchstens drei. Das, ja. Oh, nee, hier, also. Ja, die sehe ich durch die Kamera nicht. Ich habe keine weißen Haare. Ja. Wiegt deine Figur mehr als 100 Kilo? Tja. Möchtest du das an dieser Stelle kundtun? Du musst es jetzt einfach schätzen. Ich tue mich. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hatte ich da mehr als 100 Kilo. Und bedenke, die Fotos davon existieren und man wird's sehen. Du kannst gerne wahrscheinlich sagen, wegen mir, ich habe da keinen Schmerz. Ich bin für wahrscheinlich nicht. Auf den letzten Fotos, die von uns gemeinsam existieren, hatte ich fast 100 Kilo. Im August? Ja. Okay. Tatsächlich, ich sage wahrscheinlich nicht. Gut. Warst du schon mal bei deiner Figur zu Hause? Im vorvorletzten Zuhause, aber ja. Was heißt vorvorletzten? Es ist auch mein letztes Zuhause gewesen, quasi. Also ich hatte ja zwei Wohnsitze. Ja, ja, aber trotzdem, das zählt für mich nicht. Also ja, du warst schon mal bei mir zu Hause. Ja, genau. Spielt deine Figur FIFA 16? Random. Warum FIFA 16? Da gibt's doch gar keine Live-Server mehr wahrscheinlich. Ich weiß, dass du FIFA spielst, aber ich glaube nicht, dass du 16 spielst, deshalb wahrscheinlich nicht. Also du kannst gerne Nein sagen, weil... Dann sagen wir Nein. 2023. Dann sagen wir Nein. War deine Figur Gründungsmitglied der Band? Welcher Band? Welcher Band? Also irgendwie kann dieses Ding nicht mit Podcasts also, umgehen. Warst du Gründungsmitglied von eurer Crew? Ich war meistens die Crew. Du warst die ganze Crew. Ja, schön. Ja, manchmal war ich auch die Crew. Ich hab mir dann meistens einen DJ hinten. Also, ich würde jetzt nicht, die Band selber habe ich nicht gegründet. Na dann nein. Gut. Das ist jetzt eine moralische Frage. Ist deine Figur unmenschlich? Da ich ja ein Interesse daran habe, dass wir hier noch sehr viele Folgen produzieren, bin ich für nein. Hat deine Figur Frau und Kinder? Nein. Dieses mit den Kindern hat er sich auch nicht gemerkt. Ja. Und jetzt nochmal die gleiche Frage wie vorhin. Gehört deine Figur zu deiner Familie? Nein. Okay. Also über den Verliebtheitsstatus von uns beiden haben wir schon geklärt. Du bist nicht verliebt, aber möchtest du mit deiner Figur schlafen? Ja. Oh mein Gott. Ihr habt es jetzt live on tape. Ja. Freut euch auf Folge 401, das Elite Sextape. So, wir reden jetzt aber von der Realität und nicht von deinen feuchten Träumen. Ist deine Figur halbnackt? Nein. Was sehr bedauerlich ist eigentlich, aber man kann ja nicht alles haben. Was ist jetzt das für eine Frage, die jetzt kommt? Also ich finde tatsächlich übrigens sehr, sehr witzig, stand jetzt, also er hat ja schon allen möglichen Scheiß angeboten, aber dass er noch nicht einmal wenigstens in die Richtung irgendwie, dass wir Kollegen sind oder so gegangen ist, das irritiert mich schon krass. Ne, über den Status geht er jetzt mit der nächsten Frage schon raus. Hast du deiner Figur schon mal einen geblasen? Sollen wir das hier jetzt... Ich frage mich, wo er hin möchte. Sollen wir das jetzt an dieser Stelle wirklich verkünden? Oder sollen wir ein Nein sagen? Es ist Nein, deswegen ist das Schöne. Kam deine Figur schon mal in einer Daily Challenge von Akinator vor? Ich habe keine Ahnung, was wahrscheinlich nicht. Gut. Weißt du, was die Daily Challenge von Akinator ist? Nein. Gut. Aber die nächste Frage ist schön. Hat deine Figur etwas mit Sex zu tun? Ich hoffe ja, dass die meisten gesunden Menschen in einer Beziehung was mit Sex zu tun haben. Also wahrscheinlich. Okay. Kennst du deine Figur aus dem Fernsehen? Nein. Würdest du deine Figur gerne küssen? Ich habe keine Ahnung, wo er hin will. Nee. Ja, zu bärtig, ne? Ist deine Figur ein guter Freund von dir? Gut. Gut, dann machen wir nein. Ja, weil sonst rennt er auch wieder in die Dingsrichtung. Und das ist ja jetzt auch langweilig. Gell? Ich verstehe die Fragen. Hattest du schon einmal Sex mit ihrer Figur? Mit ihrer Figur? Hä? Nein. Nein. Also da brauchen wir jetzt, die Fragen, ist deine Figur schon mal deutscher Meister geworden? Im Podcasten. Gibt's die deutschen Meister im Podcasten? Nee, es gibt den deutschen Podcastpreis, aber. Den haben wir ja nie gewonnen. Also nein. Gut, dann bin ich in deiner Meinung nach. Okay, that's random. Hat deine Figur ein Gehirn? Ja. Daran besteht tatsächlich kein Zweifel. Hast du und deine Figur schon einmal geküsst? Nein. Also wir haben jeder voneinander unabhängig schon mal Menschen geküsst, aber ist deine Figur älter als 40? Jetzt geht er schon einen Schritt weiter. Ja, ja, das ist er. Gut. Hat deine Figur etwas mit Hand of Blood zu tun? Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt wird's rassistisch. Hat deine Figur Schlitzaugen? Nein. Hat deine Figur schon mal Akinator gespielt? Ja. Hand of Blood ist ein deutscher Webvideoproduzent, Livestreamer, E-Sport-Moderator und Unternehmer. Okay. Ja, Henno. Klar, also kennen tut man ihn, aber mit dem zu tun habe ich nichts. Ich kenne den nicht, aber ist okay. Ja, macht deine Figur oft Minecraft-Challenges mit ihrer Community? Nein. Also, ich spiele noch nicht mal Minecraft. War deine Figur schon mal bei dir zu Hause? Ja, tatsächlich in meinen letzten beiden Zuhause. Okay, wir haben jetzt also die Sexnummer schon geklärt. Wir haben Hanno abgeklärt. Und wir haben jetzt geklärt, ob wir schon mal beieinander zu Hause waren. Jetzt, aus irgendeinem Grund kommt er jetzt auf die Idee, ist deine Figur das jüngste Mitglied einer Musikgruppe? Nö. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will. Ich auch nicht, okay. Aber ist okay, ne? Wir haben jetzt schon zweimal geklärt, wir sind nicht Teil derselben Familie. Ja. Ja? Die nächste Frage ist, haben du und deine Figur dieselben Großeltern? Nein. Also es wäre auch irgendwie ein bisschen creepy, wenn wir irgendwie Teil derselben Familie wären und ich trotzdem mit dir vögeln möchte, ne? Gut, dein Stiefopa, der Mann deiner Oma. Ich habe keine Ahnung, Nein. Wie der Akinator drauf kommt. Nein. Nein. Gut, wir können jetzt eingeben, wer ich bin. Jetzt geben wir mal ein. Oh ja, gib mal ein, dass du der Aushilfsjedi bist. Der Aushilfs-Jedi abschicken. Was bietet er mir an? Podcaster, Autor und Blogger und Satiriker-Podcaster. Was bin ich denn? Ich bin beides. Meine Figur taucht mehrfach auf und abschicken. Ein technisches Problem ist aufgetreten. Bitte versuche es nochmal. Tja, ich glaube, wir haben den Akinator kaputt gemacht. Genau. Also, es ist schon irgendwie seltsam. Ja. Die letzten 10 Spiele übrigens, um es einfach mal zu klären, sind Paluten. Das ist auch so ein Streamer, oder? Ja, Patrick Meyer. Dann deine Nichte. Das ist kein Streamer, oder? Dann Emir Bayrak, Fatma die Sahne. Das ist bestimmt dann Paula Witz. Wolf. Okay. Caroline Kebikus. Die kenne ich. Javier Esposito. Kenne ich nicht. Han Yisung? Kenn ich auch nicht. Haaland? Das ist ein Fußballer. Genau. Dann Akinatoria? Das ist die Frau vom Akinator. Und Bürgermeister Besserwisser. Ich will auch irgendwann mal Bürgermeister Besserwisser werden. Also ich glaube, wir müssen nächste Folge einfach nochmal Akinator spielen und dann schauen wir mal, ob wir das Zeilenende. Und wir nehmen einfach tatsächlich die Antworten raus, dass wir miteinander reden, weil wir podcasten miteinander, wir schreiben uns gegenseitig Nachrichten und ja, mal schauen, ob er auf das Zeilenende kommt. Ich bin mal gespannt. Oder mit wem er dich ansonsten vergleicht. Ich glaube, dieses redest du mit deiner Figur, muss man, glaube ich, rausnehmen, sonst springt er immer noch auf die Bekanntheit. Vor allem, er hat noch nicht eine einzige Podcast-Frage gestellt, die irgendwie in die Richtung geht. Radio, Podcast, sonstige Produktionsgeschichten. Ja, wie gesagt, macht er nicht. Ja, aber wie gesagt, mich irritiert schon, dass er nie auf die Idee gekommen ist, dass wir irgendwie beruflich miteinander zu tun haben. Doch, er hat einmal gefragt, arbeitest du mit deiner Figur? Ja, gut. Und da haben wir ja Nein gesagt. Wir arbeiten hier nicht, das ist ja... Ja, wir können ja trotzdem Kollegen sein. Also es gibt ja auch Kollegen, die nicht miteinander arbeiten. Also, ja, klar. Also der komplette öffentliche Dienst besteht aus Kollegen, die nicht miteinander arbeiten. Du meinst, dafür müsste man arbeiten? Ja. Schön. Gleich mal wieder schön weggedisst, alle Menschen im öffentlichen Dienst. Top. Ja, also wir müssen an dieser Stelle, das sei mir als Schlusswort vielleicht erlaubt, ich habe ein Herz für alle Leute, die im öffentlichen Dienst angestellt sind, weil die haben wenigstens Zeit, um unsere Podcast-Folgen zu hören und zu genießen und das auch mehrfach. Also großes, großes Dankeschön an euch. Ja, wenn ihr im öffentlichen Dienst seid und uns hört, schreibt uns doch eine Mail an fickdichzahlenende@dieelite.org. Schön, das war's für diese Woche. Wir freut euch auf nächste Woche, wenn es heißt, kennt der Akinator das Zahlenende oder für wen hält er ihn denn? Ja, für wen hält er dich denn? Schauen wir mal. Bis nächste Woche. Tschüss!